Der Umsetzungsquotient XQ. Die Organisationen brauchen eine neue Möglichkeit, ihre kollektive Fähigkeit zur Fokussierung und Umsetzung zum Ausdruck zu bringen und zu messen. Wir nennen sie XQ, den Umsetzungsquotienten, Execution Quotient. Wie IQ-Tests Lücken bei der Intelligenz aufdecken, so misst das XQ-Instrument die Umsetzungsschwachstellen, die Lücke zwischen dem Setzen eines Ziels und seiner tatsächlichen Erreichung. Der XQ ist ein zukunftsorientierter Indikator für die Fähigkeit von Organisationen, ihre wichtigsten Ziele umzusetzen. Man braucht also nicht mehr auf die vergangenheitsorientierten Indikatoren zu warten, um zu erfahren, ob man Erfolg hatte oder nicht. Durch 27 sorgfältig ausgearbeitete Fragen an Ihre Mitarbeiter, deren Beantwortung ungefähr eine Viertelstunde in Anspruch nimmt, können Sie diesen wichtigen zukunftsorientierten Indikator ermitteln. Können Sie sich vorstellen, wie wirkungsvoll es ist, alle 3 bis 6 Monate von der untersten Ebene an eine XQ-Befragung durchzuführen, durch die Sie ein zutreffendes Bild davon bekommen, wie stark die Fokussierung und die Umsetzung in Ihrer Organisation sind? Man kann das formell, aber auch informell machen. Der Unterschied zwischen dem formellen und dem informellen Zusammentragen von Informationen ist ohnehin umso geringer, je reifer eine Organisationskultur wird. Auf Grundlage des XQ-Fragebogens bekommt die Ausrichtung der Ziele zwischen den Teams und Abteilungen dann von der untersten Ebene an einen starken kulturellen Anstoß, sodass die entscheidenden strategischen Prioritäten immer im Fokus stehen und umgesetzt werden. So wird das Modell des Zeitalters der Wissensarbeiter ins Zeitalter der Weisheit transportiert. Sie erkennen jetzt sicher allmählich, dass man den 8. Weg, finden Sie Ihre innere Stimme und inspirieren Sie andere dazu, Ihre innere Stimme zu finden, auch so formulieren könnte. Benutzen Sie das auf Befähigung abzielende Modell des Wissensarbeiters und der ganzen Person. Wenden Sie die 7 Wege, persönliche Größe, die 4 Rollen effektiver Führung, Größe bei der Führung, und die 6 Prinzipien oder Treiber der Umsetzung, Größe von Organisationen, auf dieses Modell an. Nun kommen wir zum Gipfel des 8. Weges, der weisen Benutzung unserer inneren Stimme, um anderen zu dienen.